des Lobs gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir werden heute fortfahren mit dem Buch 200 Fragen zur islamischen Aqida. Dessen Autor wer ist? Wer ist der Autor von diesem Buch? Tfadal Naif. MashaAllah. Al-Hafidh bin Ahmad Al-Hakami Rahmullah Ta'ala Rahmatan Wasi'a. Wie alt ist er geworden? Was haben wir gesagt? Wie alt ist er geworden? 35 Jahre alt, und er war bereits in diesem Alter ein Großgelehrter. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى. Das ist die Gunst Allah subhanahu wa ta'ala, und er gibt sie, wem er will. Wenn man in diesem Alter ein Großgelehrter gewesen ist, dann Allahu a'lam, mit welchem Alter hat er schon Fatwa gegeben. Und das ist das Beste, was man erreichen kann in diesem Leben, dass man ein Alim ist, ein Gelehrter ist, der Allah subhanahu wa ta'ala richtig kennt. Und weil er auch Allah subhanahu wa ta'ala richtig kennt, dann betet er Allah subhanahu wa ta'ala auch richtig an. Ha? Dass wir nicht zu denjenigen gehören, und möge Allah azza wa jal uns davor bewahren, dass wir zu denjenigen gehören, die Allah subhanahu wa ta'ala mit Jahl anbeten, mit Unwissenheit. Zu dessen Gruppe gehören Menschen, die sagen, bete wie du willst, faste wie du willst, Allah nimmt alles an. Und dieses ist falsch. Und dieses ist sehr gefährlich. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran aufmerksam darüber gemacht, dass er nur die guten Taten annimmt. Man amana wa amila saliha. Derjenige, der glaubt und Gutes tut. Das Gute tun ist bestätigt wo? Und diese Frage haben wir schon genommen. Woher wissen wir, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt? Woher wissen wir das, Shadi? Aus dem Koran und der Sunna. Das heißt, wenn du eine Tat findest, die nicht im Koran oder in der Sunna steht, liebt Allah sie? Antwort? Nein. Warum liebt Allah subhanahu wa ta'ala sie dann nicht? Weil er sie sonst erwähnt hätte. Hätte er sie geliebt, subhanahu wa ta'ala, und er ist der allmächtige König, weiß er nicht, wie er seinen Dienern klar macht, was er liebt und was er nicht liebt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala genau weiß, und er ist der König, der Allmächtige, die Wahrheit, weil er genau weiß, wie er angebetet werden möchte, hat er uns auch einen Gesandten geschickt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der reinste aller Menschen, der beste aller Menschen, der Führer aller Propheten und Gesandten. Dieser hat uns beigebracht, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala rechtmäßig anbeten, so wie es ihm subhanahu wa ta'ala geziemt und nicht anders. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Und im Gesandten Allahs ist euch ein vortreffliches Beispiel gegeben worden. Ein schönes Beispiel. Und ein Beispiel ist nur da, um befolgt zu werden. Und ich staune, wallahi al-azim, ich staune über Leute, die heute solche Sätze sagen wie, mach, Hauptsache du tust etwas. Warum dann das Vorbild? Warum das Vorbild, wenn wir sowieso ihm nicht folgen? Ha? Und darüber muss jeder Muslim einmal gründlich nachdenken, denn in unserem Herzen gibt es viele Dinge, die wir löschen müssen. Löschen! Aus unserem Herzen, damit wir mit einem sauberen Herzen diese Religion, in diese Religion eintreten und nur das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefällig ist. Möge Allah azza wa jal uns nur auf diesem Weg befestigen, dass wir Dinge tun, die ihm subhanahu wa ta'ala wohlgefällig sind. Und liebe Geschwister, wir sind bereits bei dem gewaltigsten Thema angelangt, und es ist der Kern des Islam, und zwar reden wir über die Shahada, über das Glaubensbekenntnis. Zuvor einmal 3, 4 Fragen, die wir letzte Mal behandelt haben, damit ich auch sehe, inshallah ta'ala, ob diese Unterricht überhaupt etwas nützen oder ob man lieber derzeit auf dem Marktstand stehen sollte und lieber was verkaufen sollte. Die Frage, was sind die 5 Säulen des Islam? Welches sind die 5 Säulen des Islam? Bunyam. Das ist die Shahada zu sprechen, die Hajj zu machen, zu fasten, zu beten und Sadaqa zu geben in Arme. Die fünf. Sadaqa? Zaka. Na, nochmal, der Bruder sagte, die Shahada, dass man das Gebet verrichtet, dass man im Monat Ramadan fastet, dass man die Zakat entrichtet und auch, dass man zum Hajj pilgert. Frage, welches ist das Gewaltigste von diesen fünf Dingen? Welches ist das Gewaltigste von diesen fünf Dingen und warum? Tfadal Achika. Musa. Al-Shahada. Warum die Shahada? Warum das Glaubensbekenntnis? Warum? Weil man dadurch erst in den Islam hereintritt. Und wir haben gesagt, Omar? Weil ohne die Shahada werden auch die anderen Taten nicht angenommen. Ohne die Shahada werden die anderen Taten nicht angenommen. Ist klar, ist folgerichtig, weil er sagte ja auch, dadurch wird der Islam angenommen. Was haben wir aber noch Wichtiges gesagt, Mohammed? Er hat die Garantie, dass das gläubig ist. Man hat, bi'idhnillah ta'ala, die Eintrittskarte zum Paradies. Yani, wichtig oder nicht? Und man, insha'Allah ta'ala, entfernt sich dadurch vom Höllenfeuer. Aber es gibt noch eine Sache, die wichtig ist für uns. Na. Also bei einigen Sachen außer der Shahada gibt es einen Ikhtilaf, ob man noch Muslim ist oder nicht. Aber bei der Shahada sind sich alle Gelehrten einig, dass derjenige, der sie nicht ausspricht, dass er niemals Muslim ist. Es besteht Einigkeit aller Gelehrten darüber. Und wir reden über Ahlus Sunnah wal Jama'ah natürlich. Es besteht Einigkeit aller Gelehrten darüber, dass derjenige, der die Shahada nicht spricht, nicht bezeugt, dass dieser niemals ein Muslim wird. Darüber gibt es Einigkeit. Schaut mal zum Beispiel beim Gebet, wenn man es nicht verrichtet, so gibt es was unter den Gelehrten? Ikhtilaf, ob er noch ein Muslim ist oder nicht. Dieses gibt es bei der Shahada nicht. Hier besteht Einigkeit aller Gelehrten darüber, liebe Geschwister. Tayyib, die Frage, die andere Frage, was ist die Stellung der Shahada im Islam? Wir haben gesagt, es ist das Gewaltigste unter den Säulen des Islam, das ist richtig. Und man kommt durch die Shahada in den Islam herein. Na, richtig. Aber gleichzeitig auch, was ist mit demjenigen, der den Islam wieder verlässt? Was muss hier passieren, Mohammed? Niemand tritt aus dem Islam, bis er gegen die Shahada wieder handelt. Sehr gut. Niemand tritt vom Islam aus, wir reden natürlich nur über Muslime, niemand tritt vom Islam heraus, außer er tut etwas, was die Shahada, was? Widerspricht oder ungültig macht. Wenn man dieses tut, dann hat man auch hier das Glaubensbekenntnis nicht verdient, liebe Geschwister. Und dann haben wir noch eine Frage gestellt. Was bedeutet die Shahada? Was bedeutet die Shahada? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tfadal Naif. Wir haben gesagt, also, dass die Übersetzung, es gibt kein Gott, außer Gott falsch ist, weil es gibt auch mehrere Götter, aber es sind falsche Götter. Und wir haben gesagt, dass die richtige Übersetzung ist, dass es gibt kein Anbetungswürdigen außer Allah. Was haben wir jetzt gesagt? Also erstmal, die Shahada bedeutet richtig, La ma'buda bihaqtin illallah. Niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer Allah. Weil wir haben gesagt, es gibt, Die Shahada besteht aus An-Nafi und An-Ithbat. Sehr gut. Aus Verneinung besteht die Shahada, indem man sagt, Ashhadu an la ilaha. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Reicht das? Wenn ich nur bei dem Bekenntnis bleiben würde, wäre ich dann Muslim? Nein, fehlt noch Ithbat. Jetzt kommt die Bestätigung, illallah. Das eine ohne das andere ist nicht gültig, auch umgekehrt. Schaut mal, subhanallah, einer sagt, okay, ich bezeuge, nichts und niemand darf angebetet werden. Dann auch nicht wer? Na, auch nicht Allah. Es geht nicht. Sondern hier kommt al-Ithbat, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und es wäre fatal, ja, wenn einer nur bei la ilaha bleiben würde. Jetzt kommt das Wichtige, illallah. Und dieses natürlich muss zusammengenommen werden. Ansonsten ist die Shahada nicht gültig, liebe Geschwister. Tayyib, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dann fahren wir heute inshallah ta'ala vor. Und wir werden weiter über die Shahada sprechen und über die Bedingungen der Shahada. Das sind die nächsten Fragen in diesem Buch. Erstmal sollte jeder wissen, liebe Geschwister. Wir wissen, dass es in dieser Zeit sehr viele Menschen gibt, die sprechen die Schahada einfach so. Und auch von den Muslimen gibt es viele, die nicht die Bedeutung und den Stellenwert der Schahada kennen. Und es ist wie das Beispiel eines Mannes, der zum Arzt geht. Und er beschwert sich beim Arzt über intensive Kopfschmerzen. Hieraufhin verschreibt ihm der Arzt ein Medikament. Die Aspirin. Die gute Aspirin, die ihr alle kennt, liebe Geschwister. Dann nimmt diese Person dieses Medikament mit nach Hause und er tut es unter seinem Kissen. Und jedes Mal, wenn er Kopfschmerzen hat, sagt er, Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Frage, dass er das Medikament, die Aspirin, unter seinem Kopfkissen verstaut hat, wird ihm dieses seine Schmerzen mildern oder nicht? Na? Nein. Nein. Ha. Und genauso ist das Beispiel von jemandem, der La ilaha illallah nur sagt und nicht praktiziert. Der andere, immer wenn er Kopfschmerzen hatte, hat er gesagt, Aspirin, Aspirin. Aber was wird diese Aspirin bei ihm bewirken, wenn er sie letztendlich nicht eingenommen hat, liebe Geschwister? Und schaut, Allah Azza wa Jal, er prägt uns ein sehr, sehr gefährliches Beispiel über eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und ihr könnt selber bestimmen, welche diese Gruppe ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمْ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ Ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und Allah sagt ihm hier, wichtige Worte, liebe Geschwister. Wenn die Heuchler zu dir kommen, dann werden sie bezeugen, dass du der Gesandte Allahs bist. Und Allah weiß, dass du der Gesandte Allahs bist. Und Allah weiß, dass die Heuchler nichts anderes sind als Lügner. Subhanallah al-Azim. Lasst uns diese Ayah verstehen. Gibt es Leute, die bezeugen? Frage? Haben sie bezeugt? Okay. Dieses Zeugnis, hat ihnen dieses etwas gebracht? Antwort? Nein. Warum? Weil Allah, was kennt ihre? Ihre Herzen, liebe Geschwister. Denn wenn man dieses Wort auch sagt, aber im Herzen leugnet, so wird einem diese Shahada nichts einbringen, außer ein paar Früchte in der Dunya. Und ihr werdet sehen, es gibt Heuchler, der sagt ein Glaubensbekenntnis, nur damit er eine hübsche Frau von den Muslimen heiratet. A'udhu billah. Dafür sagt er die Shahada. Natürlich äußerlich, wir behandeln ihn als Muslim, weil wir nicht wissen, was in seinem Herzen ist, liebe Geschwister. Aber er selber, er wird diese Verantwortung vor Allah subhanahu wa ta'ala tragen. Wir wissen, es gab in der damaligen Zeit die Heuchler, die haben das Glaubensbekenntnis gesprochen, um ihr Blut zu schützen. Hatten sie einen Vorteil in der Dunya? Antwort? Ja. Aber was wird in der Akhira sein? So werden sie nichts von dieser Sache haben. Sogar gab es Heuchler, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Schlachten mitgekämpft haben, liebe Geschwister. Und sie waren diejenigen, die hinter ihm gebetet haben. All diese Taten haben sie vollzogen. Und natürlich sind das die besten Taten. Aber was wird es ihnen bringen? Nichts. Weil die Shahada nicht nur gesprochen werden muss, sondern auch verinnerlicht werden muss, liebe Geschwister. Im Jenseits werden sie dafür umso härter bestraft, auch wenn sie in der Dunya hier ein paar Vorteile genossen haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innal munafiqina fid darkil asfali minanna waliyadu billah. Wahrlich, die Heuchler sind am tiefsten Grund des Bodens. Das bedeutet, niemand wird in der Hölle härter bestraft als die Heuchler. Und subhanallah al-azim, ich war einmal bei einem Vortrag und ich habe sowieso schon lange eine Vorahnung, aber subhanallah, ich habe mich nicht getraut, das zu sprechen, aber ich hatte diese Vorahnung, dass viele nur deswegen den Islam annehmen, um eine muslimische Frau zu heiraten. Weil viele muslimische Frauen sind hübsch und nicht nur das, man weiß auch, die sind im Haushalt sehr, sehr aktiv und sie machen auch etwas und das gefällt manchen Männern. Dann kam einer auch so zu mir, subhanallah al-azim, und er sagt zu mir, ja, man gibt mir keine Frau. Er ist konvertiert zum Islam. Und er sagt, ich finde einfach keine Frau. Auf jeden Fall ein, zwei Worte gewechselt und subhanallah al-azim, wenn einer etwas in seinem Herzen hat, wenn Allah möchte, dann kommt dieses aus seinem Herz heraus. Und er sagte, ich liebe diese muslimischen Frauen. Ich liebe ihr Essen. Und subhanallah, hast du deswegen den Islam angenommen? Hast du deswegen den Islam angenommen? Und es gibt viele dieser Männer, liebe Geschwister, der sagt, ja, ich kann sie sonst nicht heiraten. Und wenn ich Aisha heiraten möchte, dann muss ich den Islam annehmen. Aber auch Frauen, genauso. Ich hatte damals auch im Dars eine gehabt, wo ich in der Rahman-Moschee Unterrichte gemacht habe. Da hat mir eine Frau gesagt, ich habe den Islam nur angenommen wegen meinem Mann. Aus keinem anderen Grund. Aber jetzt, Alhamdulillah, habe ich gesehen, dass das die Wahrheit ist. Und jetzt möchte ich die Shahada nochmal sprechen. Und sie musste die Shahada nochmal neu sprechen. Warum? Weil sie erst ab diesem Zeitpunkt, was? Eine Muslima geworden ist. War sie vorher eine Muslima? Antwort nein. Deswegen sollten wir die Stellung von dieser Shahada kennen, liebe Geschwister, denn das ist sehr, sehr wichtig. Wallahi al-Azim, wenn wir nicht zu den Verlierern gehören wollen, dann müssen wir uns mit dieser Thematik am meisten beschäftigen. Und leider wird das von vielen Menschen nicht gemacht. Die Frucht ist dann ersichtlich, dass sie ihre Religion katastrophal, und ich sage katastrophal, praktizieren. Und du siehst bei vielen Leuten, dass sie Schirk praktizieren. Möge Allah uns davor bewahren. Subhanallah, wir haben doch den Islam, wir haben doch den Islam angenommen, damit wir was verlassen? Den Schirk. Aber du siehst manche Leute, erst eher als sie den Islam richtig angenommen haben, haben sie was gemacht? Den Schirk. Und das ist natürlich eine große Katastrophe. Und jetzt, inshallah ta'ala, gehen wir die einzigen Shurut, die einzelnen Shurut durch, liebe Geschwister, bedeutet die Bedingungen. Wir gehen jetzt die Bedingungen von La ilaha illallah durch. Wir gehen die einzelnen Bedingungen von La ilaha illallah durch, liebe Geschwister. Und zwar erstmal fangen wir mit dem Wissen an. Mit Al-Ilm. Und Wissen ist Gegenteil von Ilm ist Gegenteil von von Jahl, von Unwissen. Wir haben gesagt, derjenige, der in den Islam hereintreten möchte, derjenige, der den Islam annehmen möchte, so muss er die Shahada sprechen. Und zwar, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wenn er diese Shahada nicht weiß, nicht kennt, dessen Bedeutung nicht kennt, Frage, ist er dann Muslim? Antwort? Nein. Ich gebe euch ein Beispiel. Einer sagt, okay, ich habe gerade heute nichts zu tun, ich nehme mal die Shahada. Dann sagst du ihm, du rufst einen Chinesen, sag, sprich. Ashadu, ashadu. Allah, Allah. Ilaha, ilaha. Illallah, illallah. Ja. Subhanallah al-Azim. Und dann geht er zu Buddha und sagt, hallo mal Buddha. Nee, er sagt jetzt, Assalamu alaikum, weil er Muslim geworden ist zu Buddha. Ist er Muslim? Wirst du Muslim, wenn du nicht weißt, was du sprichst? Antwort, nein. Nein. Wir haben gesagt, natürlich, du brauchst nicht das vollkommene Wissen zu haben. Das kann auch keiner erreichen. Aber wenn du die Shahada sprichst, dann musst du wenigstens wissen, na? Die zwei Hauptsäulen. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, bedeutet nichts. Und niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn er jetzt nicht weiß, was Tawhid heißt und diese Sachen, er muss eine Sache wissen, nichts darf ich anbeten außer Allah. Ist das das Mindeste, was wir erwarten müssen? Antwort? Ja, natürlich. Was denkt ihr, wenn einer zu euch kommt und er sagt dir, ich möchte den Islam annehmen, aber es gibt da eine Sache. Ich kann meine kleine putzige Statur nicht wegschmeißen. Das würde mir zu sehr wehtun. Antwort? Kein Schutz. Niemand wird gezwungen, in diese Religion hereinzutreten. Aber wenn du in diese Religion hereintrittst, wenn du diese Religion annimmst, dann gibt es was? Spielregeln. An die jeder Muslim sich halten muss. Passt auf. Niemand wird verpflichtet, diese Religion anzunehmen. Niemand wird verpflichtet, diese Religion anzunehmen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, La ikraha. Nein. Für den. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Für wen gilt das? Für wen gilt das? Es gibt keinen Zwang im Glauben. Gilt es für jemanden, der schon Muslim ist, oder jemand, der erst den Islam annehmen möchte? Das gilt für den Kafir, der jetzt zum Beispiel vor der Wahl steht, nehme ich den Islam an oder nicht? Es gibt keinen Zwang für ihn. Er kann, wenn er will, ein Kafir sein, das entscheidet er. Natürlich gibt es Konsequenzen. Aber wichtig ist, wenn man Muslim sein möchte, wenn man den Islam annimmt, liebe Geschwister, dann gibt es hier schon für dich Spielregeln, an die du dich halten musst. Das ist klar, weil unsere Religion ist keine Religion, die eine billige Religion ist, liebe Geschwister. Es ist der Eintritt in das Paradies. Es ist der Eintritt in die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du selber entschieden hast, dass du den Islam annimmst, warum willst du selber die Regeln bestimmen? Ist das nicht verwunderlich, dass ein Mensch kommt und er sagt uns, er möchte den Islam annehmen, aber er will dann auch im Islam was bestimmen? Na, was er liebt und was er nicht liebt. Hat er sich nicht dazu bekundet, den Islam anzunehmen? Antwort ja. Tayyib, eine Frage. Ich schließe jetzt einen Handyvertrag ab. Ja? Gibt es gerade einen guten Tarif so? Haben wir? So. All life, all two. Subhanallah. Wallahi, seht ihr, wie sie ablenken, die Leute von Allahs Weg. Wisst ihr, dass es Leute gibt, die durch diese, wie heißt diese Base, Flatrate, durch diese Flatrate ja nicht stundenlang telefonieren? Wisst ihr das? Es gibt Leute, die stundenlang telefonieren. Es gibt Leute, die stundenlang bestimmte Dinge machen und dadurch entfernen sie sich vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Ärmsten wissen das nicht. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, wenn ich jetzt einen Vertrag abschließen möchte bei einer Gesellschaft, dann kann ich nicht sagen, schaut mal, ihr könnt froh sein, dass ich zu euch gekommen bin. Ich möchte nicht 20 Euro bezahlen, sondern 5 Euro. Und wehe, ihr sagt etwas. Wir finden das im Islam, richtig oder nicht? Wir finden das im Islam, dass es Leute gibt, der sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, aus freien Stücken. Keiner hat ihn zwischen eine Pressmaschine getan. Aus freien Stücken spricht er die Shahada, aber das Verwunderliche ist dann, dass er selber bestimmen möchte, was er in dieser Religion zu tun hat und was nicht. Nein! Du hast dich entschieden, diese Religion anzunehmen, also, wenn du diese Religion annimmst, dann musst du dich an die Spielregeln halten. Frage, ist das ungerecht? Antwort? Na? Nein, weil er hat sich selber das ausgesucht. Ist das ungerecht? Sag mir bitte. Muss er den Islam annehmen? Er kann das entscheiden. Er hat einen eigenen Willen. Aber wenn er ihn annimmt, dann bitte, dann lebt auch als Muslim. Und das sollte jeder von uns verstehen, liebe Geschwister. Und ihr solltet verstehen, dass derjenige, der Wissen hat über die Shahada, und dieser wird vor die Wahl gestellt, entweder, dass er den Kufr begeht, dass er ungläubig wird und er kann das entscheiden, oder in das Feuer geworfen wird, hier im Diesseits, wofür sollte sich ein Gläubiger entscheiden? Na, in das Feuer geworfen zu werden. Verinnerlichst du auf diese Art und Weise den Tauhid, dann ist dein Tauhid richtig. Ich stelle nochmal die Frage. Ich sage das nicht als Zwang. Als Zwang hat er was? Eine Entschuldigung bei Allah. Ich sage, er sagt dann, okay, ich möchte jetzt wirklich Kafir werden. Tayyib. Was wäre besser für ihn gewesen? Hä? Dieses Feuer. Dieses Feuer. Weil dieses Feuer ist nichts im Vergleich zum... Na, zum Jahannam. A'udhu billah. Über Ali ibn Hussein, radiallahu anhu wa rahimullah ta'ala, wird berichtet, liebe Geschwister, dass er einmal lange im Sujud verweilt ist. Lange im Sujud, in der Niederwerfung. Hat Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Keine Götze, kein Mensch, kein Baum, keinen Stein. Er hat Allah subhanahu wa ta'ala angebetet, weil Allah der Einzige ist, der ihm etwas nützen kann. Weder kann dir ein Baum etwas nützen, noch ein Stein, noch ein Mensch, sonstiges. Subhanallah al-Azim, Ali ibn Hussein, er war lange, lange im Sujud und in der Zeit hat seine Wohnung angefangen zu brennen. Seine Wohnung brannte, während er im Sujud war. Später sagten seine Gefährten zu ihm, wir haben gehört, du hast gebetet, obwohl deine Wohnung gebrannt hat. Er sagte, das größere Feuer hat mich mehr beschäftigt als dieses kleine Feuer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diese Leute haben verstanden, liebe Geschwister. Sie wussten ganz genau. Wallahi, in dieser Dunya, ich nehme jede Qual auf mich. Hauptsache, ich werde nicht was ein Kafir. Und ich möchte das zu den Leuten sagen, die was haben. Und es gibt natürlich bei uns allen, liebe Geschwister, dieses Problem mehr oder weniger. Aber was hat jeder von uns? Muss er haben. Sonst hätte er was? Keinen Iman. Weil der Shaitan kommt nur zu Leuten, die Iman haben. So wie die Leute zu Ibn Abbas. Und merkt euch dieses Beispiel. Wallahi, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Sie kamen zu Ibn Abbas radiallahu anhu und wir haben gesagt, ja, die Juden haben keine Einflüsterung im Gebet. So sagte er, was soll Shaitan in einem kaputten Haus auch tun? Das bedeutet, diese Leute haben keinen Iman. Was soll er auch bei ihnen? Was soll er auch bei ihnen, liebe Geschwister? Deswegen, wenn du Einflüsterung hast, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du was hast? Iman. Aber wie du mit den Einflüsterungen umgehst, da musst du sehr aufpassen. Weil du hier wirklich dem Shaitan folgen kannst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Tayyib. Shaitan kommt und flüstert dir jetzt ein. Nimm diesen Glauben an. Nimm den Glauben an. Bete eine Frau an. Bete eine Kuh an. Bete einen Stern an. Bete das und jenes an, außer Allah. Und du wirst zufrieden sein, wenn du solche was hast. Und das kann bei uns allen passieren, liebe Geschwister. Und manchmal ist das sehr heftig. Allah prüft uns im Glauben, ob wir dafür bereit sind, diese Religion für nichts herzugeben. Möge Allah uns standhaft machen. Wallahi, das ist sehr, sehr wichtig. Kam Shaitan nicht zu uns? Na, sagt man bitte. Kam er nicht mit anderen Religionen? Kam er nicht, ihr seid falsch? Kam er nicht mit all diesen Dingen? Wenn er bei den Sahaba kam und sie kamen zum Propheten Muhammad s.a.w. und sie sagten zu ihm, ja Rasulallah, wir trauen uns nicht, die Worte auszusprechen, mit denen Shaitan zu uns kommt. Er sagte, das ist der reine Iman. Allahu Akbar. Das ist der reine Iman. Nur deswegen, weil du Iman hast, ist der zu dir gekommen. Shaitan. Und er wird umso heftiger, weil er zornig ist. Er möchte unbedingt was haben? Deinen Iman. Denn Shaitan hat nichts anderes zu tun, als die Leute in das Höllenfeuer zu jagen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, liebe Geschwister, innahu yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'id. Er ruft seine Anhänger, seine Gefolgschaft nur dazu auf, dass sie zu den Leuten des Höllenfeuers gehören. Das ist sein Job. Er hat einen Vollzeitjob und er schläft nicht, liebe Geschwister. Das sollte jeder von uns wissen. Tayyib, subhanallah al-Azim, frage jetzt, wenn Shaitan mit so einem Mega-Waswas zu dir kommt und er will dich dazu bringen, diese Religion zu lassen, auf welchen Weg auch immer, und er macht dir diese Sache schön und es blubbert und brodelt in deinen Herzen und du bist so angespannt und du sagst jetzt, subhanallah, kann ich jetzt wirklich dieses halten oder wird mich dieses Waswas so stark beeinflussen? Und du merkst, wie du immer weniger Iman hast, wie du immer mehr von diesem Iman dich weiter entfernt rückst. Hier hast du einen großen Fehler gemacht. Wenn die Waswas dich treffen, wenn Shaitan zu dir kommt und dir einflüstert, dann musst du zu dir innerlich sagen, Wallahi, lieber möchte ich sofort sterben, als dem zu folgen, was wer mir einflüstert, ne? Shaitan. Wenn Allah sieht, dass du auf diesem Weg bist, du wirst merken, die Waswas werden schnell vergehen. Weil Shaitan weiß, die Tür ist heute zu. Die Tür ist heute zu. Aber morgen ist sie vielleicht wieder, offen. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen standhaft bleiben und um nichts, um keinen Preis diesen Islam weggeben. Wenn du vor die Wahl gestellt wirst, ob du den Kufr annimmst, den Unglauben annimmst, freiwillig, oder in das Feuer geworfen wirst, so bist du dann ein richtiger Gläubiger, wenn du es bevorzugst, dass du in dieses Feuer hier geworfen wirst. Subhanallah al-Azim, liebe Geschwister, wir kennen viele Überlieferungen, die bezeugen, dass wenn man die Shahada spricht, wenn man den Tauhid in sich verinnerlicht, dann wird man einen großartigen Vorteil haben. Zum Beispiel sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-Jannah. Derjenige, dessen letzten Worte la ilaha illallah sind, der geht worein? In das in das Paradies. Okay, das sind allgemeine Überlieferungen. Und ihr solltet eine Regel lernen in der Religion, liebe Geschwister. Wir haben allgemeine Überlieferung und wir haben Überlieferungen, die diese allgemeinen Überlieferungen was? Einschränken. Das heißt nicht, dass wenn der Prophet Muhammad s.a.w. in einer Überlieferung etwas gesagt hat, dass darin die gesamte Religion zu finden ist. Nein! Deswegen sagen die Gelehrten als Regel, eine Sache zu erwähnen, bedeutet nicht, eine andere Sache außer Acht zu lassen. Was heißt diese Regel? Zum Beispiel, Abu Bakr ruft mich an. Er sagt zu mir, Ahmed, sitzt gerade im Unterricht Dawud? Ich sage ja. Frage, saß auch Joshua im Dars? Antwort, hat er mich nach ihm gefragt? Also, was habe ich ihm geantwortet? Nur, ob Dawud hier ist. Das heißt nicht, dass die anderen nicht anwesend waren. Ha? Das ist eine wichtige Regel. Tayyib, wir haben gehört, derjenige, dessen letzten Worte, und möge Allah uns nur mit diesen Worten sterben lassen, La ilaha illallah sind, der wird das Paradies betreten. Subhanallah, jetzt haben wir eine andere Überlieferung und wir sind gerade beim ersten Punkt, und zwar reden wir über das Wissen. Über das Wissen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhal al-jannah. Derjenige, der stirbt, während er weiß, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der betritt das Paradies. Bedeutet, was ist der Unterschied von dieser Überlieferung zur vorangegangenen Überlieferung? Was ist der Unterschied, Ibrahim? Er hat Wissen. Frage, ist das Wissen für uns wichtig? Hier? Ja, sonst hätte ich es nicht erwähnt. Das ist entscheidend. Das ist eine der Bedingungen von La ilaha illallah. Und wir haben vorhin darüber gesprochen. Wenn eine Person sagt, ja, La ilaha illallah, sind mit den Sufis mit, gefällt ihm, ist er dann Muslim und erkennt die Bedeutung? Ich antworte, nein. Ihr kennt das heute. Gibt es Leute, der fastet, manche, ich habe schon gehört, die beten. Dann habe ich gefragt, sind die Muslime? Nein. Nein. Subhanallah al-Azim. Das ist die Sache, liebe Geschwister. Deswegen müssen wir verstehen, dass man Ilm braucht. Dass man Wissen braucht, ansonsten ist deine Shahada gültig oder nicht gültig? Ungültig. Ungültig. Nochmal bitte, wir reden nicht über das vollständige, wir alle haben nicht das vollständige Wissen, werden wir auch niemals erreichen. Das hatte nur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam über die Religion, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart hat. Aber wir sind noch weit, weit weg mit dem Wissen, aber wir müssen bestimmte Dinge wissen, die müssen wir kennen. Ansonsten wird unser Glaubensbekenntnis nicht angenommen, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Und wisse, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wisse, eine Befehlsform, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, und bereue bitte um Vergebung für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Allah hat hier das Wissen vor der Tat gestellt. Ah, weil man das Wissen benötigt, um danach zu handeln. Liebe Geschwister, bedeutet für uns, diese Ayah ist in Surah Muhammad, in der Ayah 19 und den vorigen Hadith mit dem Wissen über den Propheten Muhammad s.a.w. ist in As-Sahih von Imam Al-Bukhari rahimullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Und wir haben in jedem Volk, das heißt, wir haben zu jedem Volk einen Gesandten geschickt, der zu den Menschen gesprochen hat. Deswegen hat Allah ihn gesandt, damit er zu den Menschen spricht und sie hören, was Allah zu sagen hat. Wir haben zu jedem Volk einen Gesandten geschickt, der da gesagt hat, dient niemand anderen außer Allah und meidet den Tagut. Wir kommen gleich zum Tagut, liebe Geschwister. Bedeutet, der da gesagt hat, dient niemand anderen außer Allah. Subhanallah al-Azim. Wieso hat er nicht gesagt, dient Allah? Wieso? Wer kann mir das sagen? Wieso kamen nicht die Gesandten und haben zu den Menschen gesagt, dient Allah? Ha? Wieso war dieses nicht der Fall? Muhammad. Weil es dienen jemand Allah dient, könnte er auch theoretisch eine Götze nehmen, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehr gut. Weil wenn jemand Allah subhanahu wa ta'ala dient ihn ja, aber er könnte neben Allah etwas anderes dienen. Deswegen sagen wir, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Dir alleine dienen wir. Dieses Dir alleine, das ist das Ausschlaggebende. Wir sagen nicht na'buduk. Na'buduk, wir dienen dir. Nein, Iyaka na'budu. Wir dienen dir was? Alleine, einzig und alleine, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim, wir schickten zu jedem Volk einen Gesandten. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der da zu den Leuten predigte, dient niemand anderen außer Allah und meidet den Tagut. Umar ibn al-Khattab radiallahu an, er sagt, At-Tagut ist As-Shaytan. At-Tagut ist As-Shaytan. Und Imam Malik rahimullah ta'ala sagt, At-Tagut ist alles, was außer Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Ist alles, was außer Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Und Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, er hat uns eine vollständige Definition gegeben. At-Tagut ist jemand, der angebetet, befolgt, angebetet, befolgt und dem gehorcht wird in Ungehorsamkeit. Ich wiederhole, ist derjenige, der angebetet wird, dem, der befolgt wird und dem gehorcht wird in Ungehorsamkeit. Das ist At-Tagut. Aber es fehlt hier noch ein Zusatz. Was ist der Zusatz? Tayyib. Und ich möchte, dass ihr die Aufmerksamkeit hier auf diesen Zusatz lenkt, denn das ist ein entscheidender Zusatz. Liebe Geschwister, wir haben gesagt, wie Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, ist jemand, der angebetet wird? Okay, eine Frage. Wird Jesus angebetet von den Irregehenden? Antwort? Ja. Antwort? Ja. Sehen Sie ihn als Gott? Antwort? Ja, ja oder nein? Ja. Okay. Ist Jesus ein Tagut nach dieser Definition? Shadi? Ja, aber eigentlich hat er nach dieser Definition ja, aber er akzeptiert das nicht. Jesus würde es niemals akzeptieren. Ihr habt meine Frage verstanden, ja? Jesus wird angebetet, richtig? Okay. Frage nochmal. Wir haben gesagt, jemand, der angebetet wird, der befolgt wird und dem gehorcht wird in Ungehorsamkeit. Ist Jesus nach dieser Definition ein Tagut? Und natürlich, ihr wisst, ich stelle diese Frage, A'udhu Billah, möge Allah uns bewahren, nur damit wir jetzt lernen. Nach dieser Definition ist er ein Tagut. Nach dieser Definition wäre er ein Tagut. Und deswegen kommt ein Zusatz. Na? Und er ist zufrieden damit. Und er ist zufrieden damit. Allahu Akbar. Ha? Er ist zufrieden damit. Ein nicht unwichtiger Zusatz. Ha? Warum? Sonst wäre Jesus, was haben wir gesagt, ein Erhaben. Ist Allah subhanahu wa ta'ala, dass er neben anderen angebetet wird. Passt auf. Und es gibt einen klaren Beweis für diesen Zusatz. Allah subhanahu wa ta'ala wird Yawmul Qiyamah zu Isa sagen. Und die Ayat, die kennt ihr alle, die sind in Surah Al-Ma'idah. Er sagt, er wird zu Isa a.s. sagen, O Isa, hast du den Menschen befohlen, dass sie dich und deine Mutter neben mir anbeten sollen? Hat Isa gesagt, ja, ich habe das befohlen, das ist mein Recht. Was hat Isa gesagt? Wer weiß das? Wer kennt die Ayah? Shadi? Gepriesen seist du. Du weißt was? Du weißt, was in mir ist, aber ich weiß nicht, was in dir ist. Du weißt, was in mir ist. Das heißt, ich habe das niemals gesagt. Und hätte ich es gesagt, dann wüsstest du es. Aber ich weiß nicht, was in dir ist. Subhanallah. Hat Isa sich frei gesprochen von diesen Menschen? Antwort? Ja. Frage, können wir jetzt immer noch sagen, obwohl Isa angebetet wird, dass er was ist? Ein Tagut? Nein. Ein Tagut? Nein. Das heißt, um zu wissen, ob jemand damit zufrieden ist, muss man ihn fragen. Können wir das äußerlich so sagen? Antwort nein. Und At-Tabari, rahimullah ta'ala, sagt in seinem Tafsir, At-Tabari ist Ibn Jarir al-Tabari und er ist Sayyid al-Mufassirin. Er ist derjenige, der als erstes den vollständigen Tafsir gemacht hat. er sagt, insanan kana dhalika al-ma'bud. Wenn es auch ein Mensch ist, dieser kann ein Tawud sein. Au shaytanan, oder der Shaytan. Au wathanan, au sanaman, oder Götzen, Figuren, Statuen. Au kainan, ma kana min shay, oder egal etwas. Hauptsächlich, dass diese Bedingungen zutreffen. Zweiter Punkt von den Bedingungen von La ilaha illallah ist Al-Yaqin. Al-Yaqin ist Gewissheit. Was ist der Gegensatz zu Al-Yaqin, zur Gewissheit? Nein. La. Bila. Zweifel bedeutet auf Arabisch Ashak. Okay? Der eine hat Gewissheit und der andere hat Ashak. Der eine hat Gewissheit und der andere hat Ashak. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surah Al-Hujurat, in der Ayah 15, über diese Leute, die Shak haben, und wal'iyadu billah, das sind keine Muslime, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Die Gläubigen sind nur diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und danach nicht am Glauben zweifeln. Was hat Allah gesagt hier? إنما sind nur die an Allah und seinem Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln. Und es heißt im Sahih von Imam al-Bukhari rahimullah ta'ala, von Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, er sagte, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala al-jannah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und dass ich der Gesandte Allahs bin. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, niemand trifft Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen beiden Dingen. Das heißt, mit diesen beiden Glaubensbekenntnissen. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte ist. Niemand trifft Allah mit diesen Glaubensbekenntnissen, ohne dass er eine Spur an Zweifel hat, außer dass er was betritt? Das Paradies. Das heißt, hat der Prophet sallam uns hier eine Bedingung vorgegeben? Antwort? Na? Ja. Und diese Bedingung heißt in diesem Fall? Die Bedingung heißt hier? Gewissheit. Richtig. Schaut mal, was Ibn Mas'ud radiallahu anhu wa arda über diese Gewissheit sagte. Er sagte, Al-Yaqinu huwa al-Imanu kullu. Allahu Akbar. Der Yaqin, die Gewissheit ist die gesamte Religion. Wir werden das erklären. Die Gewissheit ist die gesamte Religion. Was bedeutet das? Wir wissen, was bewegt deine Körperglieder? Und steuert sie und lässt sie dieses und jenes tun? Dein? Was gibt die Befehle an die Körperglieder? Dein Herz? Tun die Körperglieder etwas, ohne dass etwas im Herzen beabsichtigt wurde? Antwort? Deswegen haben die Gelehrten gesagt, wie Sheikh al-Islam, und es wird auch berichtet von Abu Huraira, wenn das authentisch ist, aber in jedem Fall haben es die großen Gelehrten gesagt, dein Herz ist der König. Und dieser König hat Soldaten. Wenn das Herz gut ist, dieser König, wenn er gut ist, dann sind auch seine Soldaten gut. Und wenn das Herz schlecht ist, bedeutet der König schlecht ist, ein Mufsid ist, Unheilstifter, dann sind seine Soldaten schlecht. Das heißt, das Herz bewegt die Körperglieder. Und was bewegt das Herz? Al-Yaqin, deine Gewissheit. Weil dein Herz wird das tun wollen, was mit der Gewissheit übereinstimmt. Das heißt, dein Herz tut nichts anderes als, ja, Alhamdulillah, dein Herz tut nichts anderes als dieser Gewissheit zu folgen, die du verinnerlicht hast. Warum machst du gute Taten? Du sagst mir, weil ich weiß, es gibt einen Tag, an dem ich Allah begegne. Also, was steuert hier dein Herz, deine Gewissheit? Mafhum? Mafhum. Deswegen sagte Ibn Mas'ud radiallahu an, Al-Yaqin ist die gesamte Religion. Und Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte etwas sehr, sehr Schönes in Madarij al-Salikin. Al-Yaqinu min al-Imani bimanzilati ruh min al-Jasad. Die Gewissheit hat die Stellung am Glauben wie was? Hä? Seele zum Körper. Frage, was passiert mit dem Körper, wenn die Seele nicht mehr da ist? Er fällt runter. Das heißt, was trägt was? Die Seele den Körper oder der Körper die Seele? Hä? Ein Gelehrter, als er gefragt wurde, wir wissen nicht, was trägt. Der Körper die Seele oder die Seele den Körper? So sagte er, die Seele trägt den Körper, denn wenn die Seele herausgenommen wird, was passiert mit dem Körper? Dann sehen wir, wer was getragen hat. Ganz einfach. Schaut mal, subhanallah al-adim, liebe Geschwister. Das ist sehr, sehr wichtig, was Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala gesagt hat. Das bedeutet, die Gewissheit am Iman, am Glauben, ist in der Stellung wie die Seele zum Körper. Ha? Und wenn die Gewissheit im Herzen verankert ist, dann werden alle Körperglieder dazu gebracht, das Gute zu machen, um Allah subhanahu wa ta'ala damit zu treffen. Und Sufyan al-Thawri rahimullah ta'ala sagte, wenn die Gewissheit im Herzen kommt, wie es sein sollte, wie die Religion das gebietet, so fliegt das Herz desjenigen, dem dieses Herz gehört, vor Sehnsucht in das Paradies und es flüchtet vor dem Feuer. Allah. Wenn deine Gewissheit stimmt, richtig ist, dann wirst du alles tun, um Allah subhanahu wa ta'ala auf beste Art und Weise zu begegnen, denn du sehnst dich, deinen Schöpfer zu treffen. Und gleichzeitig entfernst du dich vom Helfen. Nein. Und der dritte Punkt, und damit schließen wir ab, liebe Geschwister, ist die Akzeptanz Al-Qabul. Al-Qabul ist Gegensatz zu die Akzeptanz zu Ablehnung. Richtig. Ist der Gegensatz zur Ablehnung. Und dass wir über die Akzeptanz sprechen, bedeutet nicht, dass dieses etwas ist, was man mit der bloßen Zunge aussprechen kann, wie viele das Glaubensbekenntnis sprechen, aber die Akzeptanz ist nicht bei ihnen vorhanden, liebe Geschwister. Weil, wenn du das Glaubensbekenntnis sprichst und du verstehst es, du hast Ilm, dann akzeptierst du es, dann muss diese Akzeptanz dein gesamtes Leben verändern. Richtig? Schaut mal, ihr habt euch alle geändert, nachdem ihr den Islam angenommen habt. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ich denke, die meisten sahen nicht so aus, bärtig, gruselig, wie sie jetzt aussehen, sondern das war ein ganz anderer Zustand. Warum hat man angefangen, sein Leben zu ändern? Weil man alles akzeptiert hat, was von der Religion kommt. Auch wenn es einem schwerfällt, dieses was zu praktizieren. Aber im Herzen akzeptiert man es. Und deswegen unterscheidet die zwei Diener. Du kommst zu einem und du sagst ihm, Achi, du musst dieses machen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir befiehlt. Walaikum salam wa rahmatullah. Dann sagt er dir, ich weiß, Achi, ich muss das machen. Ich weiß, dass meine Religion das gebietet, aber ich bin schwach. Aber ich bin schwach. Wie zum Beispiel, dass man ein Bart haben muss als Mann. Es gibt hier unter den Gelehrten keine unterschiedlichen Ansichten. Aber jetzt schaut mal, liebe Geschwister. Einer sagt, subhanallah, ich weiß, dass ich das haben muss, weil die Religion gebietet mir das. Und er ist nicht wie einer, der anfängt dann mit den Gesetzen zu spielen. Ja, ja, aber das war früher. Wie früher? Was hat Bart mit früher und jetzt zu tun? So wie Frauen, wenn du ihnen sagst, warum trägst du keinen Hijab, dann sagt sie, das war damals unter der Sonne, ist die Sonne jetzt weg? Das ist was, sich von Shaitan überrumpeln lassen. Wir reden über Leute, die einsichtig sind. Er sagt dir, ich weiß, ich muss dieses tun, mach aber Dua, dass Allah mich recht leitet. Hat er akzeptiert? Antwort? Ja. Und zudem haben wir ein ganz offenes Herz. Und wir machen Dua für ihn. Die andere Person, subhanallah al-adim, was fängt er an? Der fängt an, mit der Religion zu spielen. Du sagst ihn, Allah sagt, er sagt, Bizet sagt. A'udhu billah. Das sind die Leute, die wollen natürlich nicht die Wahrheit annehmen. Und hier fehlt ihnen was? Die Akzeptanz. Schaut mal, Shaitan. Shaitan. Hat er Wissen gehabt? Was denkt ihr? Shaitan hat Wissen, Ilm? Ja. Und Yaqin, dass er Allah treffen wird? Er sagte, inni akhafu Allah, Rabbal Alamin. Wenn er die Leute zum Kufr bringt, wenn er sie dazu bringt, dass sie, wal'iyadu billah, das tun, was sie für ewig ins Höllenfeuer verbannt, dann wird er yawmul qiyamah, am Tage der Auferstehung, zu den Leuten sagen, inni bari'um minka. Ich sage mich von dir los, inni akhafu Allah, Rabbal Alamin. Ich fürchte Allah, den Herrn der Welt. Hat er Yaqin? Er hat Yaqin. Rabbi, veranzirni ila yawmi yubathun. Oh mein Herr, schiebe mich auf bis zu dem Tage, an dem wir zurückgebracht werden. Hat er Yaqin oder nicht? Er hat Ilm, Wissen und er hat Yaqin, Gewissheit. Aber was hat ihm gefehlt? Na, Akzeptanz und damit ist er ein was? Abu Kafir. Nicht nur Kafir, Abu Kafir. Ja, schaut mal, subhanallah al-Azim, das hat ihm gefehlt, diese Akzeptanz. Und dadurch konnte er niemals ein Muslim werden. Und nicht, dass ihr zu den Leuten gehört und sagt, ich mach Dua für Shaytan. Subhanallah, es gibt sehr sensible Menschen. Was ist los mit uns? Ich mach im Verborgenen Dua. Ja Allah, Rabb, ja Rahman, ja Rahim, ja Rahman, bitte um Shaytan. A'udhu billah. Allah sagt, dass dieser ins Verderben gerutscht ist. Dann willst du Dua machen gegen die Bestimmung Allahs? فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. Allah hat ihn schon bereits vernichtet im Diesseits. Und dieser ist nur deswegen da, weil Allah ihn aufgeschoben hat. Aber subhanallah al-Azim, Allah wird was mit ihm machen, يوم القيامة? Ins Höllenfeuer werfen. Er war der Führer der Ungläubigen. Amir al-Munafiqin und Kafir. Und dann gibt es Leute, ich mach Dua für ihn. Ja, Achi, wir sollen barmherzig sein, aber nicht übertreiben. Nicht übertreiben, bei Shaitan hört die Barmherzigkeit auf. Hä? Deswegen, liebe Geschwister, versteht das? Shaitan hat Ilm gehabt, hat Wissen gehabt und er hat auch Yaqin gehabt, Gewissheit, aber als Allah ihm gesagt hat, wirft euch vor Adam a.s. nieder, da haben sie sich alle niedergeworfen, außer dann Iblis, und er hat gesagt, du hast mich aus Feuer erschaffen und ihn aus Erde. Ana khayrun min khalaqtani min na wa. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihm hast du aus Ton erschaffen. Bedeutet, ich bin besser als er. Ich akzeptiere nicht, was du sagst. Wa idh qala rabbuka lil malaikati usjudu li adam fasajadu illa Iblis. Ein Befehl. Als Allah zu den Engeln gesagt hat, wirft euch vor Adam nieder, haben sie sich alle niedergeworfen. Das ist was? Gehorsamkeit. Außer Iblis, das ist was? Ungehorsamkeit. Verfassaka an Amri Rabbi in einer anderen Eier, so hat er den Befehl, was? Seines Herrn zuwidergehandelt. Er hat nicht getan, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm wollte. Jetzt kommt die Sache, er hat sich besser gesehen als Adam alayhi salam. Warum ist Iblis überhaupt Kafir geworden? Frage, weil er nur eine Sache nicht ausgeführt hat, führen wir nicht auch bestimmte Dinge nicht aus? Sind wir deswegen Kuffar? Warum ist Iblis ein Kafir geworden, Shadi? Weil er lässt sich vom Kuffar erreichen. Warum? Ja, aber warum? Weil er es nicht akzeptiert hat. Er hat nicht akzeptiert, dass? Befehl von Allah. Ja, aber passt auf, bitte, aufpassen. Allah hat uns doch verschiedene Sachen befohlen. Führen wir alle Befehle aus? قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Sprich zu den Gläubigen, sie sollen ihre Blicke senken. Okay, jetzt senkst du nicht deinen Blick. Bist du ein Käfer geworden? Antwort? Nein. Sonst wäre schlimm, oder? A'udhu billah. Was ist dann der Unterschied? Okay, Iblis hat auch nicht den Befehl Folge geleistet. Hat ihm das zu einem Käfer gemacht? Nein. Shadi? Der Unterschied ist, dass wir wissen, dass wir diese Sünde gemacht haben. Wir akzeptieren das, aber der Unterschied zu Iblis ist, dass er das gar nicht akzeptiert hat. Iblis hat das nicht? Na, fremd zu sein, ha? Weil er arbeitet gegen die Mu'mine. Nein. Tfaddal, Achi. Musa. Er war quasi ein Rassist, weil er hat ja gemeint, dass er Rassist sagt. Iblis war ein Rassist, sagt er. Ich will. Ich meine, die Eier ist gefährlich, ja? Iblis war vorher nicht ungehorsam gewesen, aber später ist er es gewesen. Das bedeutet, wir tragen immer etwas in uns, was irgendwann explodieren kann. Aufpassen, ja? Heute haben wir was in unserem Körper, was wir unterdrücken können. Morgen aber, kommt es heraus. Naam, Ibrahim, letzte Chance. Ihm hat die Akzeptanz gefehlt gegenüber dieser Sache. Richtig. Er wollte das nicht akzeptieren. Dass er sich vor ihm niederwerfen soll. Das geht nicht. Ich bin besser als er. Hochmut. Was? Kibbel. Hochmut. Und damit ist Iblis was geworden? Ein Kafir, liebe Geschwister. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt über diese Leute, subhanallah al-azim, die das nicht akzeptieren wollen, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah, istakbaru. Wenn zu ihnen gesagt wurde, la ilaha illallah, dann haben sie sich hochmütig verhalten. Sie wollten das nicht akzeptieren. Gefährlich. Wallahi, wir müssen diesen Dars verstehen, liebe Geschwister. Dann wissen wir auch, auf welch gefährlichem Pflaster wir uns bewegen, wenn wir ebenfalls Hochmut haben. Möge Allah uns davor schützen. Und es gibt Leute, und damit schließen wir ab. Liebe Geschwister, er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Glaubt ihr an einen Teil des Buches in Surah Al-Baqarah? Glaubt ihr an einen Teil des Buches und lasst einen anderen Teil aus? Und Allah sagt uns dann die Strafe. Diejenigen, die dieses tun, so werden sie eine Strafe im Diesseits bekommen. Und Yawmul Qiyamah wird die Strafe noch strenger sein, noch schwerwiegender sein. Abu Bakr al-Jazairi, er sagt über diese Ayah in seinem Tafsirwerk, er sagt, dass die Umma des Islam diese Schmach erleben wird, in der Dunya und in der Akhira noch mehr, hat damit zu tun, dass sie manche Scharia-Gesetze akzeptiert haben und andere wieder nicht. Subhanallah. Sie haben manche Scharia-Gesetze befolgt, weil sie sie akzeptieren haben, aber andere wieder nicht. Gefährlich oder nicht? Deswegen, wenn jemand zu uns sagt, du musst dir ein Bad machen, dürfen wir dann sagen, ach, ich nicht? Antwort? Nein. Sondern wir sagen was? Möge Allah uns recht leiten, dass wir zu diesem kommen. Wenn jemand dir sagt, Achi, du musst dein Fajr-Gebet pünktlich beten, dein Morgensgebet, sagst du ihm, was? Ich bete, wenn ich aufstehe und meinen Kaffee getrunken habe. Nein. Sondern du musst sagen, möge Allah mich recht leiten. Und nicht nur Dua machen, möge Allah mich recht leiten. Ich kann ja auch sagen, ja Allah, schenke mir 30 Kinder, aber wenn ich keine Frau habe, wo sollen die herkommen? Sondern du musst auch in diese Richtung hinarbeiten. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala, hat er uns nicht alle zu bestimmten Dingen geleitet. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala der Barmherzige ist, liebe Geschwister. Ich habe euch nicht betrogen. Das war nicht das Letzte, sondern das ist jetzt das Letzte. Wir haben über welche drei Bedingungen gesprochen? Über Wissen, Gewissheit, Akzeptanz. Wissen, Gewissheit und Akzeptanz. Diese drei Dinge, wenn man sie nicht hat, so hat man keine gültige Shahada und deswegen werden sie die Richtigkeitsbedingungen genannt. Diese Bedingungen müssen bei einer Shahada anwesend sein. Ansonsten haben wir keine gültige Shahada. Und nächstes Mal reden wir noch über die anderen vier. Inshallah ta'ala, diese sind Vollständigkeitsbedingungen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.